Kundgabe 5737. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.8.1953. Hilfe für Verirrte auf Erden und im Jenseits. Fürbitte. Nützet alle eure Kraft, um Hilfe zu bringen den in der Finsternis auf Erden wandelnden Menschen sowie den Seelen im Jenseits, die noch unerlöst sind und auch eure Hilfe benötigen, um zum Licht zu gelangen. Lasset keine Stunde vorübergehen, ohne dieser Seelen zu gedenken. Das heißt, richtet euer Tagewerk so ein, dass ihr immer auch ihnen so viel Zeit schenket, um ihnen ein stilles Gebet zu geben, einen Hinweis zu Jesus Christus oder auch den Menschen auf Erden Aufklärung, die euch Gehör schenken. Seid zu jeder Stunde Arbeiter im Weinberg des Herrn. Lasset eure wichtigste Tätigkeit nicht außer Acht. Vergesset ihrer nicht über eurer irdischen Tätigkeit. Es wird wohl viel verlangt von euch, die Welt völlig in den Hintergrund zu stellen, eure Gedanken ständig dem geistigen Reich zuzuwenden, während ihr noch auf Erden lebet und auch den Kampf mit dem Leben aufzunehmen gezwungen seid. Doch glaubet es, dass ihr auch den Daseinskampf nicht so spüren werdet, dass ihr getrost eure irdischen Sorgen dem anvertrauen könnet, der euch in seine Dienste genommen hat. Glaubet es, dass er sorgt für seine Knechte und Mitarbeiter, so diese nur eifrig die Arbeit leisten, für die sie sich selbst ihm angetragen haben, den Verirrten auf Erden und im Jenseits beizustehen, dass sie den rechten Weg finden. Und dafür solltet ihr euch stets die Zeit nehmen. Ihr solltet euer Arbeitsfeld mehr in das geistige Reich verlegen als in die irdische Welt. Ihr solltet eingedenk sein dessen, dass Menschen auf der Erde diese Arbeit ausführen müssen, weil der freie Wille des Menschen nicht gefährdet werden darf. Ihr solltet nicht vergessen, dass das Gebet der Menschen auf Erden auch für die Seelen im Jenseits von größtem Wert ist und dass auch ihnen die erste Hilfe durch euch gebracht werden muss, weil die Arbeit der Lichtwesen im geistigen Reich erst dann einsetzen kann, wenn ihr durch eure Fürbitte, durch eure gedanklichen Belehrungen den Seelen so viel Kraft zugewendet habt, dass sie nun auch willig sind, die Lichtwesen anzuhören. Darum lasset keinen Tag vorübergehen, an dem ihr nicht gearbeitet habt für das Reich Gottes. Und seid auch immer meines Segens gewiss, denn es gilt die Errettung vieler Seelen aus der Finsternis. Es ist die Hilfeleistung, die in der Endzeit noch den Seelen gebracht werden soll, die sich allein nicht lösen können von finsterer Macht, die Licht benötigen, um den Weg zu finden aus der Nacht des Todes zum Licht des Lebens. Amen.